بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit Riyad al-Salihin, der Erklärung. Und wir sind heute bei Kapitel 40. Bei Kapitel 40, Babu Birr al-Walidain wa Silat al-Arham, Gütigkeit den Eltern gegenüber und Pflege der Verwandtschaftsbande. Das ist unser Kapitel heute. Hala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junub was sahibi bil janb wa ibn al sabili wa ma malakat aymanukum. Wa qala Allah ta'ala wa taqu Allah alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Wa qala ta'ala والذين يصلون ما أمر الله به أن يصر. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. كعادة المؤلف رحمه الله تعالى يبدأ أولا بالآيات، وهذه الآيات لشهرتها، لشهرة هذه الآيات ما نحتاج أن نتكلم عليها كثيرا، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، إنما الأمر فيها واضح بوجوب بر الوالدين وصلة الأرحام، والوالدان هم الأب والأم. وصلة الأرحام، الرحم هم أو الأرحام هم القرابة. وبر الوالدين من أفضل الأعمال في دين الله سبحانه وتعالى، بل بر الوالدين الحق الثاني بعد حق الله والرسول. بعد حق الله والرسول يأتي الحق الثاني وهو بالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أي أولا عبادة الله، وعبادة الله ما تستطيع أن تعبد الله إلا بما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا وأرشدنا وعلمنا. فذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كلمة واعبدوا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم بالوالدين إحسانا. فهذه الآيات جميعا، أعوذ الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، كلها آيات تدل على عظم حق الوالدين. والله سبحانه وتعالى بيّن حق الأم وتعالى الأم أنها تحمل ولدها ضعفا على ضعف، وتكون في مشقة وعناء، وكذلك عند الوضع حملته أمه كرها ووضعته كرها، فحق الأم عظيم. قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لأن الوالدان إذا لأن الوالدين إذا بلغا الكبر ضعفا وصارا عالة على الولد، كما أن الولد لما كان صغيرا ضعيفا كان عالة عليهم، هم يصبحان عالة عليه. فيجب على الإنسان أن يعامل والديه باللطف والإحسان والرفق، ولا تنهرهما إذا تكلما أي تسمع لهما، وترد عليهما ردا جميلا ردا جميلا، وتدعو لهما قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما أنهم ربياك صغيرا. فإذا بارك الله فيكم، هذه الآيات كلها دليل على عظم حق الوالدين. Kapitel 40 Gütigkeit und Pflege der Verwandtschaftsbande. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran gesprochen, sinngemäß: und dient Allah und stellt ihm nichts zur Seite, und er weiß den Eltern Wohltaten. Und ebenso den Verwandten, die Aya 4, Sura 4, die Aya 36. Und Allah sagt in Sura 4, die erste Aya, sinngemäß übersetzt: so fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander ersucht und wahrt die Verwandtschaft. In Sura 13, die Aya 20 und 21. Jene, die ihre Verpflichtung Allah gegenüber erfüllen und den Bund mit ihm nicht brechen und die denn, was Allah zu verbinden befahl, und ihren Herren fürchten. 29,8. Und wir haben dem Menschen aufgetragen, gütig gegen seine Eltern zu sein. Sura 17, 23, 24. Und dein Herr hat entschieden oder hat befohlen, dass ihr niemanden außer ihm anbeten und den Eltern Wohltaten erweisen sollt. Falls einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, dann sage niemals ein mürriges Wort zu ihnen und schelte sie nicht, sondern sprich in gütiger Weise mit ihnen und aus Barmherzigkeit. Senke dich winken der Demut auf sie hernieder und sprich: mein Herr, erbarme dich ihrer, so wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Sura 31, Vers 14. Und wir haben dem Menschen seine Eltern ans Herz gelegt. Seine Mutter hat ihn ja in Mühsal, über Mühsal unter dem Herzen getragen, und es dauert 2 Jahre bis zu seiner Entwöhnung. Erweise Dankbarkeit mir und deinen Eltern. Diese Ayat im Koran, die sind bekannt, sehr bekannt für uns Muslime. Und fast jedes Mal, wenn wir über die Rechte der Eltern sprechen oder die Verpflichtung der Kinder, dann sprechen wir über solche Ayat. Und es gibt natürlich andere im Koran, aber man merkt in diesen Ayat, dass Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er befiehlt, dass man ihn allein und einzig anbetet, dann kommt das Recht von den Eltern, dass man gütig zu den Eltern sein soll und dass man den Eltern Güte erweisen muss und dass man Wohltaten den Eltern gegenüber haben muss. Deshalb das Recht von den Eltern, von Mutter und Vater, ist bewahrt in unserer Religion. Und das ist eine gute Tat, eine gute Handlung in der Religion, ein gutes Werk, dass man die Eltern gut behandelt. Allah sagt: wa'budu Allah wa la tushriku bi shay'a. Dient Allah und stellt ihm nicht zur Seite. Dies ist das erste Recht, was wir überhaupt, oder die erste Verpflichtung, was wir in der Religion haben. Und das ist das Recht Allah subhanahu wa ta'ala. Die erste Verpflichtung ist, dass wir Allah allein einzig anbeten. Wie werden wir Allah allein einzig anbeten? Indem wir dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen. Und das ist das erste, die erste Pflicht, dass wir Allah anbeten, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam dabei folgen. Und dann kommt das zweite, wa bil walidayn ihsana, und gütig zu den Eltern zu sein. Gütig zu den Eltern zu sein. Warum? Weil diese Eltern dich klein erzogen haben. Du warst in der Gebärmutter der Mutter und deine Mutter ist und mit Mühsal getragen. Mühsal und Mühsal. Mühsal bei Schwangerschaft, Mühsal bei der Entbindung und Mühsal, als sie dich gestillt hat und dann als sie dich entwohnt hat, in diesem Zusammenhang, barakallahu fik, unterschiedlich. Das war alles, alles. Es ist schwer für diese Mutter. Und du warst klein und du konntest nicht machen. Und deine Eltern haben dir alles gegeben. Dann musst du ihnen mindestens Dankbarkeit erweisen, wenn sie älter geworden sind. Am Anfang, weißt du, voll am Ende sind sie von dir abhängig. Deshalb, wenn sie mit dir reden, dann darfst du zu ihnen nicht laut zu sein. Und das sollten unsere Jugendliche heute das lernen. Weil leider, wenn man heute die Jugendlichen sehen, wie sie mit ihren Eltern sprechen und wie sie mit ihren Eltern umgehen, dann kann man nur den Kopf schütteln und sagt man, was ist das? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, du darfst ihnen nicht früh sagen oder du darfst hier, du darfst nicht mit ihnen so mürrig, darfst du nicht. Du darfst nicht laut werden zu deinen Eltern, subhanallah. Sondern du musst respektvoll sein, du musst barmherzig sein und du musst immer versuchen, gut zu den Eltern zu sein. Weil diese Leute ein großes Recht haben. Und du hast eine Verpflichtung ihnen gegenüber, dass du sie gut behandelst. Und wenn du das nicht machst, dann begehst du eine große Sünde im Islam. Weil Uquq al-Walidain nicht gut zu den Eltern einer der größten Sünden im Islam ist. Und übrigens auch, wenn diese Eltern nicht Muslime sind. Du musst sie gut behandeln. Das heißt nicht aber, dass sie von dir etwas Verbotenes oder Schlechtes verlangen, dann machst du nein. Das ist nicht der Fall. Weil manche Leute, die verstehen das nicht. Wie ich immer sage, und ich wiederhole, wir haben keinen Scheuklappen in unserer Religion. Man sagt, ja, du musst gut zu deinen Eltern sein, du musst zuhören, was sie dir sagen, und du musst gehorsam, kalt zeigen. Da denkt man, sagt, ja, trink Alkohol, ja, meine Eltern haben das gesagt. Nein, das ist nicht der Fall. Das ist hier im Bereich des Guten, im Bereich der Religion. Und wenn du das weißt, dann musst du dir überlegen, deine Eltern sind ein Weg zum Paradies. Deine Eltern sind ein Weg zum Paradies. Behandelst du deine Eltern gut, dann kannst du durch diese Tat ins Paradies kommen. Verliere das nicht. Und wenn man wirklich vertrauenswürdig ist und wenn man treu ist, dann sollte man nur hier überlegen, diese Eltern haben mich klein, vom Klein groß erzogen und sie haben für mich viel aufgeopfert in diesem Leben. Deshalb muss ich ihnen nur etwas zurückgeben, was sie mir gegeben haben. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمْ أَوْ. Das ist, wenn sie älter geworden sind. Wenn sie älter, Entschuldigung, im Alter geworden sind, was sollst du zu ihnen barmherzig sein? Sollst du mit ihnen bescheiden sein? Und du darfst nicht schlecht zu ihnen sprechen und du darfst sie auch nicht anschreien. Sondern soll Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, soll Allah subhanahu wa ta'ala unsere Jugendliche zu dem Weg der Religion zurückbringen, dass sie ihre und dass sie verstehen, wenn man nicht gut zu den Eltern ist, dann beginnt man eine große Sünde in unserer Religion. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه وعن أبي هريرة الحديث 18 بعد 300 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم سبحان الله بارك الله فيكم انتبهوا أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين فكان الله سبحانه وتعالى هذا العمل يحبه فإذا أتى به العبد إنما قرر بذلك أنه يحب ربه ويعمل بدينه وأما الحديث الآخر لا يجزي حديث غيره لا يجزي ولد يعني الولد مهما فعل للوالد لا يستطيع أن يجازيه على ما قدم الوالد لولده إلا أن يكون عبدا مملوكا الأب فيشتري الولد فيملكه الولد فإذا ملك الولد أباه حرا ما في داعي يعتقه فقط بمجرد الملك خلاص تحرر فهذا لبيان حق الوالد ذاك لابد من الإحسان إليهما للأب والأم بالقول وبالفعل وبالمال وضد ذلك هو العقوق وعقوق الوالدين والعياذ بالله من الكبائر بارك الله فيكم حديث 317 بين مي باوش 312 و 313 300 بين مي 318 Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, berichtet, dass der Prophet, dass er den Propheten fragte, welche Tat ist Allah am liebsten? Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, die Gebete zur richtigen Zeit zu verrichten. Ibn Mas'ud fragte, und dann, der Prophet sagte, die gute Behandlung der Eltern. Und dann, der Prophet sagte, die Aufopferung oder Anstrengung auf dem Weg Allahs, subhanahu wa ta'ala, dieses Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Und Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, kein Sohn kann seinem Vater, dessen Fürsorge, zurückzahlen. Es sei denn, er findet ihn als Sklaven und kann ihn freikaufen. Das ist bei Muslimen. Das ist bei Barakalofikum. Einer der liebsten Taten, das Allah subhanahu wa ta'ala liebt, ist, dass man den Eltern ihre Rechte gibt, dass man gut zu den Eltern ist. Wenn Allah eine Tat am meisten liebt, und wenn du das machst, dann beweist du zwei Dinge. Erstmal, du beweist, dass du Allah liebst, und du beweist auch, dass du gläubig bist, dass du Mu'min bist, weil du das machst, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir liebt. Das Gebet und dann das Gute zu den Eltern, das Gütige. Barakallahu fikum, man sollte sich solche Hadithe im Kopf behalten. Da hat man sagt, subhanallah, wenn ich meine Eltern gut behandle, dann komme ich dadurch ins Paradies, weil Allah subhanahu wa ta'ala das liebt. Und wie kannst du deinem Vater seine Mühen und seine Aufopferung für dich, wie kannst du ihm das sozusagen zurückgeben? Wie kannst du ihm danken dafür? Der Prophet sagte, der kann das nicht, außer dein Vater wäre Sklave. Du kaufst ihn und dann wird er frei. Das heißt, du strengst dich so viel, dass du deinen Vater von Sklaverei ausbringst. Natürlich, jetzt vor unserer Zeit, Sklaverei kennen wir nicht. Aber damals war das alles eine Sache. Es gab damals Sklaverei. Deshalb, barakallahu fikum, man muss gütig zu den Eltern sein, mit Wort, mit Handlung und mit Vermögen. Mit allem, weil die Eltern sind. Das heißt aber nicht übertreiben und nicht untertreiben, sondern auf dem Weg des Islam. وعن ابي هريره ايضا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت مر معنا هذا الحديث اكثر من مره انت تؤمن بالله واليوم الاخر إذا صل الرحم ما تقطع الرحم ما تقطع الرحم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر يكرم الضيف مر معنا ثم صلة الرحم وفليقل خيرا أو ليصمت وعنه كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيع قال نعم أما ترضينا أن أصل من وصلك وصلك وأقطع من قطعك قال دبلة قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إذا شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم متفق عليه وفي رواية البخاري من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته بارك الله فيكم هذا ترغيب في صلة الرحم فمن أراد أن يصله الله سبحانه وتعالى يصل رحمه ومن أراد أن يقطعه الله سبحانه وتعالى فليقطع رحمه وهذا جزاء لذلك الإنسان فكثير من الناس ما يعرف حق الرحم هذه الرحم قامت مقام العائد يعني الملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى فقال لها الله سبحانه وتعالى ألا ترضينا أن أصل من أصلك وأقطع من قطعك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الذين يفسدون في الأرض كذلك يقطعون الأرحام ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلة الرحم مع الأرحام تكون بالنفقة تكون بالمال تكون بالزيارة تكون بالكلمة الطيبة تكون بهذه الأمور كلها طبعا بالأمور التي يعرفها الناس بارك الله فيكم حديث 319 haben wir schon gehabt aber trotzdem. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer an Allah und den letzten Tag glaubt, sollte großzügig zu seinem Gast sein. Wer an Allah und seinen letzten Tag glaubt, und wer an Allah und den letzten Tag glaubt, sollte die Verwandtschaftsbande pflegen. Und wer an Allah und den letzten Tag glaubt, sollte Gutes sagen oder schweigen. Diese Überlieferung haben wir schon gehabt. Wir wollen das nicht so wiederholen. Bist du gläubig? Glaubst du an Allah und seinen letzten Tag? Deshalb sollst du die Beziehung zu deiner Verwandtschaftsbande pflegen. Dann beweist du, dass du an Allah glaubst, weil das wichtig ist. Und das nächste Hadith ist klarer in diesem Zusammenhang. Hurairah erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, nachdem Allah alles erschaffen hat, stand der Schuss, Schoß bedeutet hier Gebärmutter. Gebärmutter. Auf und sprach, bin ich der Ort, der bei dir Zuflucht vor der Trennung, Familienbande, bittet. Da sagte, ja, wärst du dem zufrieden, wenn ich zu dem halte, der zu dir hält, und sollte ich mich von dem lösen, der sich von dir löst. Ar-Rahim sagte, ja gewiss, Allah sagte, dann soll es so sein. Dann sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr wollt, dann lest folgende Aya. Es ist nicht möglich, dass ihr, wenn ihr euch abwendet, Unheil auf Erden stiftet und die Verwandtschaftsbande zerschneidet. Das Augenlicht, das sind diejenigen, die Allah verflucht hat und er hat und ihr Augenlicht geblendet. Das war Al-Bukhari und Muslim. Nach Version von Al-Bukhari, wer zu dir hält, zu dem werde ich halten. Und wer sich von dir löst, von dem werde ich mich lösen. Es geht, barakallahu fikum, um die Beziehung zur Verwandtschaftsbande. Es geht um die Beziehung zur Verwandtschaftsbande. Das bedeutet, die Gebärmutter wird im Islam aufpassen, das haben wir auch schon erklärt, sagt Allah, barakallahu fikum, in anderen Unterrichten. Wenn wir sagen, Ar-Rahim, also wenn wir sagen Gebärmutter oder Schoß, dass damit wird gemeint, deine Beziehung zu deiner Verwandtschaft. Deine Beziehung zu deiner. Und deshalb die Gebärmutter stand vor Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, ich suche Zuflucht bei dir. Das bedeutet, was bedeutet das? Bitte verstehen. Das bedeutet, die Verwandtschaftsbande pflegen. Sucht Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ist dir nicht zufrieden oder wirst du nicht zufrieden damit? Wenn jemand diese Verwandtschaftsbande, Beziehungen pflegt, dann werde ich die Beziehung zu ihm pflegen. Und wenn man sich, wenn man das zerschneidet und sich losspricht, dann werde ich mich von ihm lossprechen oder die Bindung zu ihm wird los. Deshalb die Strafe ist sehr groß, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir sozusagen keine Beziehung haben möchte. Weil du die Beziehung zu deiner Verwandtschaft abgelöst hast oder zerschneidet. Das ist Beweis, das ist ein klarer Beweis bei uns im Islam, dass man versucht zur Beziehung zur Verwandtschaft. Einige sagen, ja, aber wenn meine Verwandten mit mir nichts zu tun haben wollen, was soll ich machen? Ja, versuch von deiner Seite. Wenn sie nicht wollen, du hast deine Pflicht vor Allah subhanahu wa ta'ala getan. Und dann kommt später kommt ein Hadith, das belegt hier dieses Thema. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه وفي رواية يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك الصحابة هنا بمعنى الصحبة وقوله ثم أباك أي ثم بر أباك وفي رواية ثم أبوك أصل لأنه معطوف من أحق الناس بصحبتي أمك أمك أمك ثم أبوك الأصل ثم أباك بمعنى ثم بر أباك أو بر أباك. هذه الأم لماذا ثلاث مرات والأب مرة؟ لأن الأم حملته وهنا على واحد، تعبت فيه، تعبت، والأم تفدي ولدها بنفسها بالتدفئة بكل شيء، تعطيه كل شيء، تعطيها حليب، تحمله في بطنها، تعطيه كل شيء الأم. فذلك حق لها أن تحسن الصحبة معها أكثر من الأب. Ein Mann kam zum Prophet sallallahu alaihi wasallam und fragte: O Gesandter Allahs, wer von den Menschen ist am meisten zu guter Behandlung durch mich berechtigt und zu meiner guten Gefolgschaft? Der Prophet antwortete: Deine Mutter. Der Mann fragte: Und wer nach? Ihr. Dann sagte: Auch deine Mutter. Die Person fragte, der sagt: Auch deine Mutter. Und dann zum vierten Mal sagte, und dein Vater, das war Bukhari Muslim. In einer anderen Version, der Mann fragte, wer hat am meisten Anspruch auf gute Behandlung und gute Gefolgschaft? Er antwortete, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter und dann dein Vater und dann deine näheren Verwandten. Deine näheren Verwandten. Barakallahu fikum, warum die Mutter dreimal und der Vater einmal? Ist doch klar, die Mutter hat das Baby getragen, die Mutter war schwanger, die Mutter hat entbunden, die Mutter hat erzogen, die Mutter hat gestillt, die Mutter opfert sich für ihr Baby und für ihre Kinder. Natürlich, die Väter auch machen das Barakallofikum, aber auch die Mutter hat so mühsal und so viel Erschwernis getragen oder ertragen, damit sie das Kind groß erzieht. Weil die Mutter so viel gelitten hat wegen des Kindes. Deshalb bekommt sie auch mehr als der Vater in diesem Fall, in diesem Zusammenhang. Und subhanallah, natürlich, es gibt auch eine Überlieferung. Du und alles, was du hast, gehört deinem Vater. Also der Vater hat auch ein großes Recht, aber hier, also wen muss ich am meisten lieben, mögen, wen muss ich am besten behandeln? Natürlich erstmal deine Mutter, weil diese Mutter alles ertragen hat, damit du groß wirst. Da sagen wir, es gibt aber schlechte Mütter, es gibt Leute, wir reden barakallahu vom normalen Fall. Wir reden nicht von einer Mutter, die ihr Baby schlachtet oder einer Mutter, die ihr Baby erfrieren lässt. Wir reden nicht von solchen Ausnahmen. Wir reden allgemein. Allgemein. Auf der ganzen Welt. Bei der ganzen Menschheit. Wer trägt, wer zieht, wer sozusagen, wer leidet? Die Mutter für ihre Kinder. Und deshalb sollte man ihre Rechte geben, weil das Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben hat. وعن أبي هريرة كذلك قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة فلم يدخل الجنة رغم أنف رغم أنف رغم أنف الإرغام هو بارك الله فيكم هو وضع الأنف مثل وضع الأنف في التراب يعني هذا خسر الذي يدرك والديه أو أحدهما فلا يدخل بهما الجنة فلا يدخل بهما الجنة لأنه الذي يدرك أبويه أو أحد الأبوين ويعاملهما معاملة طيبة يبر والديه فهذا طريقه إلى الجنة لأن هذا الأمر بارك الله فيكم هو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم أبو هريرة überliefert auch, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, Was für eine jämmerliche Erscheinung. Ich weiß nicht, was für eine jämmerliche Erscheinung dreimal. Ist doch derjenige, der die Gelegenheit bekommt, seine Eltern oder einen Teil von ihnen im Alter zu erleben, ohne doch ins Paradies eintreten zu dürfen, weil er es versäumt, ihnen vorsorglich zu dienen. Das ist bei Muslimen. Natürlich, Rahim Anf, Barakallahu Fikum, Jemalike und so. Aber Rahim Anf im Arabischen, das ist was anderes. Man sagt, wenn man sagt, Rahim Anf, das bedeutet, man tut deine Nase in den Boden. Du bist verloren, du hast verloren. Wenn ich sage, Rahim Anfika, das bedeutet, zwingend mache ich das. Das heißt, deine Nase tue ich auf den Boden. Oder, das heißt, das ist eine Art Erniedrigung für eine Person. Diese Person hat viel verpasst. Welche Person? Die einen Elternteil erreicht hat und dadurch durch diesen Teil von Eltern nicht ins Paradies kommt. Warum? Weil wenn du deine Eltern gut behandelst, dann ist das ein Weg zum Paradies. Und wenn du die erreicht hast und du hast es nicht gemacht, dann hast du natürlich viel verloren. Dann hast du viel verloren. Und deshalb, Barakallahu Fikum, ist es sehr wichtig, dass man die Eltern gut behandelt und dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und fürchten Allah subhanahu wa ta'ala in diesem, dass man gut zu den Eltern ist. Wir stoppen bei Hadith 323, inshallah. Bei mir ist 323, bei euch 318, weil wir 5 Hadithe Unterschied haben. Und wir machen inshallah nächsten Montag weiter. Subhanallah, ich meine, es gibt kein einziges, kein Kapitel im Buch, in dem der Autor so viele Hadithe als Beweise gebracht hat, wie diese Kapitel. Das wird hier in diesem Kapitel gibt es die meisten Ayat und die meisten Hadithe. Subhanallah, weil das genau, das stimmt. Wenn du deine Eltern nicht gut behandelst und wenn du deine Verwandtschaft, die Beziehungen nicht pflegst, schau mal die Lage heute, was wir hier sehen. Es gibt manche, die sehen ihre 20, 30 Jahre. Ich habe eine Person vorige Woche getroffen, der sagt mir, seit 20 Jahren habe ich meinen Vater nicht gesehen. In dem gleichen Dorf nicht gesehen. Und ich, möge Allah uns bewahren. Das von Leben. Wer sagt, ja, so ist unser. So wir, sagt man ja, wir aufgewachsen. Möge Allah uns bewahren. So was möchten wir nicht. Und wir wünschen uns nicht, dass die Muslime so werden. Obwohl heutzutage diese Entwicklung auch bei Muslimen. Wir hatten vor 20, 30 Jahren hatten wir kein Altersheime in den muslimischen Ländern. Also was nicht. Wenn eine Person alleine geblieben wäre, dann hätte die Nachbarn diese Person aufgenommen und die haben sich um diese Person gekümmert. Aber geh mal jetzt und schau. Das ist eine Schande für eine Person, dass er seine Eltern ins Altersheim schickt. Oder dass man seine Eltern nicht gut behandelt. Ich meine, das war fast ein Schimpfwort, wenn man dir sagt, ach, dein Vater ist mit dir unzufrieden. Oder deine Eltern reden von dir schlecht. Das ist eine Erniedrigung für eine Person gewesen. Aber heutzutage, man denkt, dass man sich entwickelt hat. Man redet von Freiheit und man redet von Entwicklung und man redet von Zivilisation. Aber ist es Zivilisation, dass man seine Eltern schlecht behandelt und dass man seine Eltern verhungern lässt. Ist es zivil Courage, dass man mit seinem... الله يهديك بسم الله خير ان شاء الله Wir werden hier stoppen, bin ich alle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und man sollte sich diese Ayat und diese Hadithe zu Herzen nehmen. Ich sage nochmal, weil das wichtig ist, bitte. Auf Arabisch und Deutsch. Ya Akhwa, hadhihi al-Hadith wa hadhihi al-Ayat tudbat bil-Ma'ruf. Tudbat bil-Ma'ruf. Ay. لا يعني بر الوالدين أن الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى من أجلهما ولا يعني بر الوالدين أنه يظلم من أجلهما ولا يعني بر الوالدين أن يطلبا منه شيئا يخالف الدين أو يخالف الفطر السليمة أو يخالف المعروف ويخالف المروءة قبل بذلك هذا ليس المقصود إنما المقصود أن يكون في إطار المروءة وفي إطار المعروف وفي إطار الدين هذا هو المطلوب هنا وطبعا لا يكلف الله نفسا أكثر مما تحتمل ما الله سبحانه وتعالى ما يطلب بارك الله فيكم نخمل بس زي ريتي Ich wiederhole das ausdrücklich. Diese Hadithe, diese Ayat, dass man gut zu den Eltern sein muss, das ist immer im Bereich der Religion, im Bereich des Guten und im Bereich der guten Sitten. Nicht, dass man falsch versteht, weil einige Leute denken, zum Beispiel, wenn eine Frau sich bedeckt und der Vater kommt und sagt, ja, ich bin In deiner Religion heißt das, dass ich großes Recht habe und mir gefällt nicht, dass du Hijab trägst. Dann sagst du, ja, wegen meinem Vater mache ich Hijab weg. Sag, wieso machst du den Hijab weg? Sag, ja, wir sollen gut zu den Eltern sein. Ja, gut zu den Eltern im Rahmen der Religion, im Rahmen der guten Sitten, im Rahmen des Guten. Und nicht, dass man zum Beispiel wegen der Eltern klaut oder wegen der Eltern lügt oder betrügt oder schlecht macht. Nein. Das soll aufpassen. Und ich erzähle über dieses Thema, weil ich so viele Fragen bekomme von Neukonvertiten, von Brüdern, Schwestern, die zum Islam kommen, die denken, dass diese Sache so absolut ist. Du musst gut zu den Eltern sein, absolut. Nein. Im Bereich der Religion, im Bereich der guten Sitten, im Bereich des Guten, wenn dein Vater, auch ob die Eltern Muslime sind oder nicht, aufpassen, ob Muslime oder nicht, du musst gut zu ihnen sein. Und wenn sie von dir etwas verlangen, zum Beispiel angenommen, dein Vater kommt und sagt, ja, trink mal mit mir ein Bierchen. Ja, der hat dir Befehl gegeben, doch. Und normalerweise im Islam machst du. Ja, aber trinkst du Bier? Das ist doch verboten. Verboten. Das ist hier nicht nein. Sag nein, das geht nicht. Aber zum Beispiel, etwas, was nicht Pflicht ist und was nicht verboten ist, nicht Pflicht und nicht verboten. Und dein Vater verlangt von dir etwas, auch wenn er nicht Moslem ist. Dann kein Problem. Dann kein Problem. Weil das nicht verboten ist und weil das nicht Pflicht ist. Angenommen, du machst etwas, du betest zwei Rakat, dein Vater sagt, bitte kannst du mir helfen. Sagst ja, ich möchte erstmal zwei Rakat. Sagt ja, ich kann nicht warten, hilf mir. Dann verlässt du die zwei Rakat und hilfst deinem Vater. Wenn diese zwei Raka'a Sunna sind, aber wenn sie Pflicht sind, das ist was anderes. Deshalb Barakallahu fikum im Rahmen der Religion, im Rahmen des Guten. Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wir treffen uns morgen zum Unterricht ab 19 Uhr 45 zur Erklärung von Subul As-Salam. Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan, wenn ich was Gutes gesagt habe. Dann durch Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, wenn was Falsches oder Schlechtes von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.